Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alles Lob gebührt Allah. Nehmaduka Rabbena hafza hamdika ve nusmi aleyke khayra. İn Lob preisen wir. İn bitten wir um Hilfe und um Vergebung. Und wir suchen Zuflucht bei Allah vor dem Übel unserer eigenen Seelen und vor unseren schlechten Taten. Wenn Allah recht leitet, wer kann niemand in die Irre führen, und wen er in die Irre gehen lässt, den kann keiner recht leiten. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit außer Allah gibt. Ihn alleine, der keine Gefährten hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam Segen und Heil auf dem gesamten Propheten, sein Diener und Gesandter ist. Ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, denn das Leben der Stunde ist etwas Gewaltiges. An dem Tag, an dem ihr es sehen werdet, wird jede Stimme ihre Säuglinge vergessen und jeden Schwangere eine Frühgeburt haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er nach Mekka auswanderte, von Mekka nach Medina auswanderte, so wollte er die islamische Nation aufstellen oder herstellen. Als Medina seine gute Gastfreundschaft erweiste dem Propheten und sie sich bereitgestellt hatte, den Islam zu verteidigen und zu schützen und den Prophet aufzunehmen, Denn die Basis einer starken Nation ist was? Eine starke Armee? Nein. Die Bruderschaft. Die Bruderschaft zwischen der Muslime und die Brüder. Und wir reden heute, und das ist unser Thema, die Bruderschaft zwischen der Auswanderer, die Muhajirin, und die Ansar, die Helfer. Als die Mekkaner ausgewandert sind, nach Medina gegangen sind, und sie haben ja noch nicht den Propheten gesehen, weil wir letzte Woche euch erzählt haben, dass Abu Bakr, dass unser Prophet, und Abu Bakr später kamen. Sie sind ja später gekommen. Und die Medianer, das heißt die Leute aus Medina, sie haben schon an den Prophet geglaubt, bevor sie ihn gesehen haben. Und das ist ein Vorzug von diesen Leuten. Allah subhanahu wa ta'ala nennt die Auswanderer, die Muhajirin, Fuqara, Arme. Warum? Weil sie alles verlassen haben und ihr Hab und Gut in Mekka gelassen haben. Und hört mal die Ayah, dann hört ihr, was der Grund für die Hijra war. Oder was die Weisheit darauf war. Also in diesem Vers sehen wir oder hören wir, dass sie haben ihr Hab und Gut verlassen, sie haben ihr Haus verlassen, der Grund war Allahs Zufriedenheit, um die Religion zu unterstützen, um Allah und den Propheten zu unterstützen. Und der Koran sagt, Fuqara, arme Menschen, weil sie verließen alle Hab und Gut. Weil sie haben den Iman, und der Iman ist der wahre Reichtum. Und sie waren eigentlich die Reichesten. Weil nichts kann besser im Besitz sein als der Iman, der Glaube an Allah und an den jüngsten Tag, an Allah und an den Propheten. Natürlich mit alles im Inbegriff. Und Allah spricht weiter, ولا Allah, Allah rühmt und spricht über die Leute von, das war die Vorzüge und der Lob von Allah gegenüber den Auswanderern. Und hier kommt auch der Lob zu den Ansar, zu den Helfer, die Bewohner von Medina, die Auswanderer aufgenommen haben. Allah spricht über sie, sie haben gar nichts in ihrem Herzen gehabt und haben sie mit bester Art aufgenommen. Warum? Für Allah, für seine Zufriedenheit Allahs. Und sie liebten sie für Allah und sie haben sie unterstützt und haben ihnen eine Bleibe gegeben. Weil die Auswanderer nichts mehr hatten. Jeder Ansari, Allah subhanahu wa ta'ala befolgte, dass jetzt die Bruderschaft hergestellt wird zwischen einem Auswanderer und einem Helfer, yani ein Muhajir und Ansar. Ich werde jetzt nur diese Wörter benutzen, weil es zu viel Zeit nimmt, um immer Muhajir, Helfer, ihr wisst, Muhajir sind die Auswanderer und die Ansar sind die Helfer. Und die Ansar haben die Muhajirin aufgenommen und jeder hat einen mit sich nach Hause genommen und hat ihm eine Bleibe gegeben und Essen gegeben. Zum Beispiel als Salman al-Farisi zwischen Abu Huraira und Sa'd ibn Rabi'a mit Abu Darda, Abdurrahman bin Auf. Unser Prophet hat sozusagen Verbündete geschaffen zwischen einem Muhajir und einem Ansari. Ali sagte zu ihm, du bist mein Bruder Dunya und dein Akhira. So weit, dass sie sich so sehr geliebt haben, dass diese Bruderschaft, die Allah und sein Prophet befohlen haben, so praktiziert worden sind, dass sie sich wirklich liebten. Schaut, wie der Islam verbindet. Die Liebe zwischen den Brüdern, das ist der Islam. Aber leider, wir haben heute, Wallahi, leider heute zwischen uns sind, man hat uns Namen gegeben oder wir neigen dazu, dass wir leider nach Nationalitäten urteilen. Ja? Er ist deutsch, er ist arabisch, er ist türkisch. Und dann machen wir diese Bruderschaft kaputt, die eigentlich der Islam sowieso abgeschaffen hat, diese Nationalität, diese Liebe und die Bevorzugung der Nationalität, das hat der Islam abgeschaffen. Aber heute leider sind das unsere erste Interessen, dass wir gerne wissen wollen, wo er herkommt, und je nachdem, wo er herkommt, so behandle ich ihn. Und der Islam sagt sich los vor so einer Denkart. Abdurrahman bin Auf sagt, ich bin der in Medina am meisten Geld hat, aber wenigsten Familienanhänger, Mitglieder. Und so hat er gesagt, nimm meine Hälfte meines Gewinns, meines Geldes. Und ich habe zwei Frauen. Und such dir eine von meinen Frauen aus und ich scheide eine meiner Frauen und du darfst sie haben. Was ist das? Das verlangt heute Islam von dir, dass du heute für deinen Bruder deine eine Frau scheidest und ihn sie gibt zum Heiraten. Aber Allah subhanahu wa ta'ala zeigt uns als Beispiel diese Menschen, um zu sehen, wie weit sie bereit waren, zu ihrem muslimischen Bruder zu opfern. Und einer der armen Muslime, für sie wurde As-Suffa, ein Bereich, das nannte sie As-Suffa, in der Moschee, und Ahl As-Suffa, die Leute von Suffa, das waren die Ärmsten der Muslime, sie lebten in diesem Bereich, in der Moschee. Und der Prophet Muhammad sallam liebte es, sich weich zu gesellen bei diesen armen Leuten. فلم تعد لنا قوة ولم تعد لنا شوكة مثل ما Ja, das ist die Zeit heute. Wir sehen, die Muslime sind zersplittert. Keine Bruderschaft herrscht im Allgemeinen. Natürlich gibt es diese, aber im Allgemeinen herrscht keine Bruderschaft zwischen den Muslimen. Es geht nur noch um mich. Um vielleicht meine eigene Familie. Ja, nicht mal das. Und ich habe diese Bruderschaft heute nicht mehr ernst genommen. So wie sie damals die Sahaba unter dem Propheten Muhammad Sallam sie wahrgenommen haben. Was wird heute von uns verlangt? Was wird von uns verlangt heute? Wir haben gelöscht das Recht meines Bruders. Egal im Osten oder Westen. Es ist... Er sagt sogar, die Bruderschaft, die wahre Bruderschaft vom gleichen Mutter und Vater, sogar das ist kaputt. Und wir reden schon über die Bruderschaft zwischen Ost und West. Wir haben allgemeine Rechte und spezielle Rechte. Und was sind die der Islam hat zwei Rechte, eine allgemeine und eine spezifische. Ja? Spezifische Rechte. Was sagt der Islam? Was sagt der Koran? In unserer Gesellschaft heute müssen wir hören und besonders lernen und verstehen, weil wir leiden heute, die Muslime leiden. Heute in einem Haus, die Muslime sind verfeindet. Pass auf, wenn du heute keine Brüder hast, die du liebst und die dich lieben, vielleicht hast du damals so eine Bruderschaft gehabt oder so eine Liebe zwischen einem Bruder und du hast Allah dafür nicht gedankt, für diese Gnade und Allah für diese Gnade entnommen. Deswegen, dass du Allah danken sollst für die Gnade, die Allah dir gegeben hat. Wahrlich, ein Bruder, der dich liebt und du ihn liebst, ist eine gewaltige Gnade. Nicht, dass du neidisch auf ihn bist. Nicht, dass du Hass ihn nicht gönnst, wenn er etwas hat. Weil das zersplittet die Bruderschaft. In einem Hadith sagt der Prophet, einer der beiden Hadith sind zwei. Ihr sollt nicht neidisch sein. Ihr sollt nicht neidisch sein. Und nicht zornig auf euch sein. Und ihr sollt euch nicht nachspionieren. Und euch nicht streiten. Und euch nicht trennen. Und seid Diener Allah. Das sind Neid. Hass, Zorn, Spionage. Du willst gerne über ihn Dinge erfahren, aber vom Weiten. Und das ist haram, verboten. Und ihr sollt auch euch nicht umkehren. Aber dein Bruder redet und du drehst einfach um und gehst weg. Der Prophet Muhammad hat uns gesagt, tut diese Dinge nicht, sondern sei Diener Allahs. Ja, so schmilzt die Bruderschaft. Aber wenn wir diese schlechten Eigenschaften, gerade die wir genannt haben, nicht praktizieren, das heißt, dass wir sie meiden, dass wir nicht neidisch auf unseren Bruder sind, dass wir nicht uns abkehren von unserem Bruder oder dass wir nicht ihm nachspionieren. Imam al-Shafi'i sagt uns etwas sehr Schönes. Von der wahrhaftigsten Bruderschaft oder ernsthaftesten ist ein Mensch, ein guter, ein wahrer Freund ist, den Spruch haben wir im Deutschen ungefähr, wahrscheinlich wo der deutsche Spruch herkommt, ein guter Freund ist der, der in einer schweren Zeit dir beisteht. Wir kennen ja diesen, so ähnlich, so einen Spruch in diesem Wortlaut. Das heißt, wenn du siehst, dass du, wenn du in Not bist, und wir wissen alle, wenn wir in Not sind, wie viele neben uns stehen. Leider, keiner bis einer vielleicht. Erstens. Was sind die Rechte? Dass du nicht neidisch auf deinen Bruder bist, dass du nicht neidisch auf dich bist, dass du nicht mir nachspielst, dass du nicht diesen Kontakt brichst. Der nächste Punkt. Dass du mir liebst, was du dir selber liebst, dir gern hast. Dass du das für mich magst, was du für dich selber magst. Das ist der Hadith. ihr seid so lange nicht gläubig, ihr seid so lange nicht vollkommen im Glauben, bis ihr nicht, das für euren Bruder wünscht, was ihr selber wünscht. Und ein Hadith, das Recht eines Muslims wie ein anderer Muslim sind 5, sagt der Prophet. Das, wenn ich niese, dass du mir sozusagen diesen Dua, dass du, Subhanallah, und wann liest ein Muslim, wenn eine Bakterie in der Nase eindringt? Bevor sie ihm schadet, im Gehirn liest der Mensch. Subhanallah, schaut mal. Und du sagst ihm, möge Allah dich dir erbarmen. Möge Allah dir dich erbarmen. Du wirst erbarmen für deinen Bruder. Und das ist, wenn eine Bakterie in der Nase eindringt. Wünscht ihm. Und was ist deine Antwort? Möge Allah dich recht leiten. Und er soll dich korrigieren und dann heilen von den Mängeln, die du hast. Heute lässt du, wenn du sagst zu jemandem, fürchte Allah, er sagt, ja, Achi, was fürchte Allah, ja, was mach ich? Er sagt, sag Amin, ja, Achi. Wenn jemand dir etwas sagt, dann sag Alhamdulillah, Amin, ja, Rabb. Mach ja, Dua, mach den Dua. Und ihr kennt den anderen Hadith, dass wenn ihr sollt Dua machen hinter dem Rücken eures Bruders, das heißt in seiner Abwesenheit, denn dann wird Allah einen Engel schicken, der neben dir ist und sagt Amin und dir dasselbe. Und das erzeugt Liebe zwischen dir und deinem Bruder. Mach Dua für deinen Bruder, das ist der nächste Schritt. Auch ein Punkt, was dazu beiträgt, dass du deinen Bruder liebst. Dass du Dua, dass auch dein Bruder sein Recht, dass du Dua für ihn machst, hinter seinem Rücken. Zum Beispiel einer redet, lästert, und sage zu ihm, fürchte Allah, lästert nicht über deinen Bruder oder deine Schwester, muslimische Bruderschwester. Wie du eine Zunge hast, haben die Leute auch eine Zunge. Und wie du Augen hast, haben die Leute auch Augen. Und wie du Ohren hast, haben die anderen Leute auch Ohren. Und deswegen, wenn einer zu dir kommt und über jemand anders redet, dann sag ihm, sei ruhig. Stopp. Rede nicht mehr. Halt ihn auf. Weil sonst kriegst du die gleiche Strafe oder du machst die gleiche Sünde wie der gerade redet. Oder steh auf und geh. Allah. Wer die Ehre seines Bruders, ein Hadith, wer die Ehre seines Bruders schützt, den wird Allah vor dem Feuer schützen am nächsten Tag. Und auch, dass der nächste Recht gegenüber meinem Bruder ist, wenn über ihn gesprochen wird, dass ich das zurückweise und ihn schütze und sage, rede nicht über diesen Bruder so und so, denn das obliegt dir nicht. Und sage zu ihm, fürchte Allah. Ob er es versteht, nicht versteht, das ist seine Sache. Als Aisha, Safiya war kurz, das war die Frau des Propheten, eine Frau des Propheten. Und als Aisha kam, der Prophet zu Aisha kam und Safiya ist gegangen. Und dann meinte Aisha mit ihrer Hand, so hat sie so eine Bewegung, nicht mal was gesagt, nur mit der Hand, so tief in Richtung Boden ihre Hand gehalten und wollte so signalisieren, dass Safiya kurz ist, dass sie klein ist. Und dann hat der Prophet gesagt, oh Aisha, du hast gerade eine Bewegung gemacht mit deiner Hand, eine üble Nachrede sozusagen. Das war so schlimm, dass alle, du hast diese Gewicht von dieser Bewegung, hätte die Meere sehr salzig gemacht. Alle Meere dieser Welt. Salz gemacht, sinngemäß übersetzt. Deswegen, weil wenn einer lästert über einen muslimischen Bruder, über seinen muslimischen Bruder, dann macht deine Ohren zu, weil dann wird er, du tust ihm auch damit einen Gefallen, weil dann wird er sich abgewöhnen zu reden. Er sagt auch, das nächste Recht gegenüber meinem Bruder ist, dass ich die Janaza wahrnehme von meinem Bruder, sie besuche. Und ihr wisst, dann wird gesagt zum Schluss, was wir von unserem Propheten geerntet bekommen haben. Und bittet für euren Bruder die Festigkeit, die Standhaftigkeit. Weil er jetzt gefragt wird, von wem? Von den zwei Engeln. Und hier betont der Scheich, fragt euren Bruder, für euren Bruder. Oder bittet für euren Bruder. So hat uns der Prophet das beigebracht. Das heißt, dass du für deinen Bruder Dua machst, in diesem Hadith sehen wir, dass wir Dua für unseren Bruder machen sollen, auch. Ja, sowieso, das ist im Begriff, weil wir ihn besuchen sollen, bei seiner Janaza, dann sollen wir Dua für ihn machen, das ist auch sein Recht. Das heißt, beim letzten Punkt, beim Tod, soll ich auch dabei sein, mein Bruder. Und es ist verboten, über die Fehler deines toten Bruders zu sprechen. Weil der Tote, der Bruder, der jetzt tot, der verstorben ist, der braucht diesen Dua. Er braucht diesen Dua. Meine lieben Brüder, nächster Recht ist auch, dass man den Salam zurück erwidert, den Gruß, Friedensgruß, mit Liebe. Ich wünsche dir den Frieden. Ich möchte nicht dich verfeinden oder dich bekriegen oder dich meiden oder dich hassen. Salam, ich sage Frieden. Ich sage Assalamu alaikum. Friede sei mit dir. Ich bitte ihn noch. Was ist das Gefährliche? Das Gefährliche ist ja, wenn wir etwas mit der Zunge sagen und anders mit dem Herzen, dann wird es ja heuchlerisch. Und leider, ich sage zu meinem Bruder Assalamu alaikum, aber ich hasse ihn in meinem Herzen. Das geht nicht, das passt nicht. Und das ist der Gruß der Bewohner des Paradieses. So sprechen die Bewohner des Paradieses miteinander. Die grüßen sich mit Assalamu alaikum, laut Koran. Es darf kein Hass geben. Wir sind beide Muslime. Wie kann Hass zwischen uns sein? Wie kann es sein, dass beide sich vor Allah niederwerfen? Wie kann es sein, dass beide an Allah glauben und sich gegenseitig hassen? Und ich sehe die Fehler meines Bruders und vergesse all die guten Seiten, die er hat. Auch mein Recht ist, wenn ich krank bin, dass du mich auf Besuch kommst. Auch ein Recht eines Muslims, dass man ihn besucht. Und ihr kennt den Hadith, wo Allah spricht zu seinem Diener am nächsten Tag. Ich war krank. Und du hast mich nicht besucht. Er sagt, ja Allah, wie du bist Herr der Welt, wie soll ich dich besuchen? Er sagt, wusstest du nicht, dass der Diener so und so, dein Bruder krank war, hättest du ihn besucht, hättest du mich da vorgefunden. Das heißt, Allahs Barmherzigkeit hast du dort vorgefunden. Warum? Warum sollen wir ihn besuchen? Dass wenn ich krank werde, dass er mich auch besucht? Nein, das ist ein falscher Gedanke. Nein. Wir denken heute, ich gehe zu ihm, damit er auch zu mir kommt. Ich kaufe ihm Geschenke, damit er auch Geschenke hat. Das ist nicht der. Der Mitzvah Dua, dass ich ihm sage, dass ich Dua für ihn mache. Möge Allah dich gesund machen. Damit dass er Dua für dich macht. Und die, und diese, wie wir gerade im Hadith gesagt haben, das ist ein Platz von Barmherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala schickt 70.000 Malaika, die dann kommen. Wie laut Hadith. Und auch weiter, wenn ich einen Fehler sehe, einen Fehler bei dir sehe, der weite Recht ist, dass ich dir eine Nasiha, einen Ratschlag gebe. Aber da muss man aufpassen. Was hat Abdurrahman bin Auf oder Abu Darda? Ich habe jetzt aber ein Sahabi-Satz gesagt. Ein wahrer Freund ist der dich ständig an Allah erinnert und er dich und dir Ratschläge gibt und dich korrigiert, wenn du Fehler machst. Wie ein Bruder zu dir kommt und sagt, wenn er sieht, dass du einen Fehler machst, sagt Bruder. Er sagt, Bruder, Allah, guck mal, das, was du da tust, ist nicht richtig. Und das ist ein guter Bruder. Aber leider heute, wir verstehen heute leider falsch. Wir wollen, dass heute einer mir schmeichelt, egal was ich tue, und darüber schweigt, wenn ich Fehler mache. Aber wenn einer mich korrigiert, dann habe ich irgendwie bekomme ich einen Hass auf ihn und sage, guck mal, wenn mich korrigieren und sagt, nein, ich habe mich. Nein. Schaut mal, der Prophet. Der Prophet hat immer Wert gelegt, dass die Sahaba untereinander die Fehler verstecken. Und auch über die Fehler nicht sprechen, ihrer Brüder. Das hat der Prophet und die Sahaba und uns beigebracht. Aber sie haben es praktiziert und wir nicht. Es ist recht eines Muslims, seinen Bruder rechtens zu weisen. Subhanallah. Damals war so, wenn einer der Muslime, sagen wir mal, sein Schuh im Wasser verloren hat, da sind alle eingetaucht und haben diesen Schuh gesucht. So waren die Sahaba, so waren die Muslime vor uns. Aber heute, wir sehen, und jeder weiß, da brauchen wir nicht viel drüber zu reden, weil jeder das sieht, jeder spürt es. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage der Bruderschaft heute? Beleidigungen, Streit sich kein in den Moscheen. Und wir sehen die Spaltung der Umma, weil jeder für sich leben will. Er will nicht für andere leben. Deswegen, meine lieben Brüder, und ich hoffe, dass wir eine Lehre daraus gezogen haben, über dieses Thema, die Bruderschaft zwischen den Muhajirin und Ansar, und dass wir sie als Vorbilder nehmen, und wir sehen und studieren, wie ihr Leben war, damit wir daraus lernen, weil ich sage euch auch ehrlich, uns fehlt das Wissen darüber, wie die Vorfahren gelebt haben. Wir nehmen heute unsere Gedanken, unsere Philosophie als Richtlinie und als Bewegungsgrund. Nein, wir haben eine Richtlinie, wonach wir leben müssen, um erfolgreich zu werden. Lob gepriesen ist Allah und Segen und Heil auf den gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und Segen und Heil auf diejenigen auch, die ihm folgen. Al-Shafi'i sagte, ein Bruder der akzeptiert deine Fehler. Fehler. Und er akzeptiert diese Fehler. Und er verzeiht dir auch, wenn du diesen Fehler machst. Oder zum Beispiel, du hast irgendwo ein Mangel. Er versteckt diese Fehler. Das ist ein Bruder, ein Freund, ein wahrer Freund, ein Bruder. Und so weit, dass man sagt, bei uns im Islam, du bist ich und ich bin du. Es gibt keinen Unterschied. Meine Bedürfnisse sind deine Bedürfnisse, deine Bedürfnisse sind meine Bedürfnisse. Ich kann nicht essen, wenn du hungrig bist. Und wenn er sich entschuldigt, dann nimmt er diese Entschuldigung auch an. Oder ich nehme die Entschuldigung auch an oder umgekehrt. Das ist ein Bruder. Das ist ein Bruder für Allah. Aber ein Bruder für Nutzen. Das ist keine Bruderschaft für Allah. Und das ist schade. Das ist keine Liebe für Allah, wenn wir nur auf den Nutzen. Und unser Prophet sagt, ihr werdet nicht ins Paradies eintreten, bis ihr glaubt. Und ihr werdet nicht glauben, bis ihr euch liebt. Und soll ich euch sagen oder preisgeben, wie ihr euch liebt, verbreitet Frieden unter euch. Frieden. Macht Frieden. Sicherheit. Schafft Sicherheit unter euch. Und schafft Ruhe zwischen euch und Vertrauen, dass wenn der Bruder zu mir kommt, er sich wohlfühlt und sicher fühlt und mir vertraut und jemand hat, wo er sein Herz mir öffnen kann. Und so der Prophet Muhammad sallam sagt sogar in einem Hadith, unterstützt euren Bruder, wenn er gerecht ist oder ungerecht. Und die Sahaba fragen dann auch, ja okay, den Gerechten, aber warum den Ungerechten? Er sagt, ihr unterstützt ihn, indem ihr ihn an seinen Arm nimmt und ihm das Rechte weist. Und sagt ihm, nein, das ist falsch, Bruder. Das ist Unrecht. Und so und so. Und ihm das erklärt. Das ist, so hilft ihm. Und so sagt der Prophet weiter im Hadith, es gibt so viele Riwayat, Überlieferungen. Wer die Sorge nimmt, oder was heißt, wenn er eine Sache hat, oder eine Sorge, und er nimmt in diese Sorge, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt dir deine Sorgen, am nächsten Tag. Und du wirst ihm sowieso die Sorgen nicht wecken können, sondern Allah benutzt dich nur als Mittel. Aber Allah ist derjenige, der diese Sorge von der Bruder nimmt. Aber Allah will nur sehen, wie loyal sie gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sind. Und ein anderer Hadith, Allah festigt somit deine Schritte am jüngsten Tag, wenn du deinem Bruder beistehst. Was willst du, wenn du ganz die Überlieferung hörst? Jetzt ist die Frage, möchten wir ins Paradies eintreten? Möchten wir Allah zufriedenstellen? Möchten wir gerettet werden von der Hölle am jüngsten Tag? Wir haben so viele Wege, wo wir Allah erreichen können, wo wir erfolgreich werden können und ins Paradies eintreten können. Hier, wir hören heute, das ist eine Tür, vielleicht bist du in den anderen Türen Schrott, aber hier gehst du durch diese Tür, hast du die Möglichkeit, dass ein guter Bruder für deine Brüder bist. Ja. Thank you.